sind Schweine, alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine. Und alle! Alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine. Es sind die grünen Frösche und es werden immer mehr. Pass auf, gleich gibt es Tröschen, sprüh geht dir dein Köpfchen leer. Kameras überall, wohin man geht, du kannst dir dein Opfer schon vorher ansehen. Die Truppe ist gut drauf, gleich wird es passieren. Wir stellen uns entgegen, sehen uns auf dem Revier. Schnell doch mit Wodka, nen Joll und nen Bier. 1, 2, 3, 4. Alle wollen sich freuen. Alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine. Ihr wurdet schon als Feind geboren, drum geht ihr mit dem Knüppel vor. Knapp vorbei an deinem Ohr, Jungs, ihr habt nie zu zweit verloren. Und kriegt es zu zweit nicht gebacken, dann kommt der Rest der Kolonne von hinten, von vorn, von links und von rechts, doch macht mir keine Sorgen, denn wir schlucken euch runter wie Molle mit Korn. 1, 2, 3, 4. Alle wollen sich freuen. Schweine raus! Wollschweine, Wollschweine, Wollschweine raus!